Deutschlandfunk Kultur Interview. Ich weiß nicht, ob Großbritannien und Europa, die EU, zurzeit gestärkt in die Zukunft schauen. Da muss ich einiges jetzt klären, was passieren kann nach dem Votum des britischen Unterhauses gestern. Sie persönlich, Frau Connolly, Sie sind also die Korrespondentin des Guardian, leben in Berlin und Sie bringen jetzt Ende Januar Ihr Buch raus, Exit Brexit, wie ich Deutsche wurde. Da beschreiben Sie den Prozess, den Sie durchlaufen mussten, um Deutsch zu werden. Gucken Sie gestärkt in die Zukunft? Weil Sie diesen Prozess durchlaufen haben, weil Sie diese Entscheidung getroffen haben? Nein, das würde ich nicht sagen. Also es bringt mir eine gewisse Sicherheit, dass ich diesen Schritt gemacht habe, wie übrigens ungefähr 7000 andere Briten, die in Deutschland leben. Aber in die Zukunft zu gucken, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, also ich denke, es wird zu einem Brexit kommen. Ich denke, für die EU ist es auch vielleicht besser, Großbritannien nicht in der derzeitigen Form da drin zu haben. Und ich kann mir vorstellen, auch wenn es zu einem No-Deal-Szenario kommt, was wir gerade besprochen haben, dass Großbritannien eventuell auch auseinanderbricht. Also das würde ich auch nicht ausschließen. Das sind so solche dunkle Szenarien. In der Tat, das ist ein sehr dunkles Szenario. Sie haben gesagt, ich werde Deutsche und Sie mussten diese Entscheidung ja dann treffen vor eben jetzt dem 29. März, denn Sie wollten Ihren britischen Pass trotzdem behalten und dann ist nicht mehr klar, ob das möglich sein wird, ne? Genau, also das machen viele Leute, wussten, die müssen ihre Bewerbung da reingeschickt haben bis zu einem bestimmten Tag. Es ist unterschiedlich überall in Deutschland, wo man ist. Ich habe gehört, in München zum Beispiel, die haben so einen Fast-Track für Briten, die jetzt entschieden haben, die müssen das machen, vielleicht ein bisschen spät, dass die dann rechtzeitig durch sind. Ja. Sie benutzen ja öfter mal diese Seefahrermetapher. Sie schreiben alle Mann in die Rettungsboote. Ja. Fühlt sich das so an? Ja, absolut. Also an dem Tag, wo ich mich entschieden habe, das zu machen, also ich bin dann zu den Behörden gegangen, wo ich wohne, und ich habe dort eine Freundin getroffen. Und das war tatsächlich so, hatte man das Gefühl, wir kaufen uns die Tickets für unser Schiff, was uns da rettet von dieser, ja, also diese Seemetapher ist oft. Also und viele Leute sprechen auch von einer Klippe, wo man ist gerade kurz davor, von der Klippe ins Wasser zu springen. Aber Sie hätten sich das, nehme ich mal an, nicht vorstellen können, dass Sie mal so einen Schritt tun, oder? Sie hatten das jetzt eigentlich nicht vor. Sie waren im Herzen Britin und wären sonst jetzt nicht unbedingt Deutsche geworden. Es war nicht notwendig. Also eine Unterhaltung, also ich kann mich erinnern, mit einem Nachbar hat auf die Treppe mit mir gesagt, also wie kann das sein? Sie können nicht loyal Deutschland gegenüber und Großbritannien. Mhm. Also solche Gespräche habe ich oft geführt in letzter Zeit. Und können Sie das? Können Sie beiden Ländern gegenüber loyal sein? Also ich versuche das in dem Buch so ein bisschen, diese Identität, diese Spaltung. Ich habe gesagt, auch meine britische Identität ist dadurch ein bisschen verwässert oder ein bisschen dünner sozusagen geworden. Während ich musste eine Loyalitätserklärung unterschreiben, als ich die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen habe. Und insofern, mein Herz schlägt in beide Richtungen. Aber ich denke, es ist sehr häufig, dass man das findet, wenn man in der U-Bahn sitzt hier in Berlin. Und dann merkt man, wie viele andere Leute auch das haben. Und ich finde, das ist ein bisschen das, was Berlin auch ausmacht. Mhm. Und toll, dass Deutschland auch so offen war. In manche Länder, in Holland zum Beispiel, kann man nicht beide Pässe haben, holländisch und britisch. Man muss eins abgeben. Also Sie sind, das höre ich so raus, guten Mutes, dass Sie die beiden Identitäten ganz gut unter einen Hut kriegen. Die Briten zeichnen sich ja vor allem durch eines aus, nämlich durch Humor. Bringen Sie den dann mit oder vermissen Sie den hier? Ja. Man sagt, dass das Buch humorvoll geschrieben ist. Das freut mich. Meine Familie manchmal sagt, ich bin ein bisschen zu deutsch geworden. Das heißt, ich bin sehr pünktlich, ich bin auch sehr ehrlich. Ein deutscher Komiker, der sehr viel Erfolg hat in Großbritannien, hat das sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat auch gesagt, die Briten sind zu höflich, um ehrlich zu sein, und die Deutschen sind zu ehrlich, um höflich zu sein. Und ich denke, solche Sprüche, wo ich denke, das spricht mich wirklich an und widerspiegelt meine Erfahrung. Also das sind solche Sachen, die ich schätze. Ja. Sagt Kate Connolly, Deutschland-Korrespondentin des Guardian, und das Buch Exit Brexit kommt am 29. Januar bei Hansa raus.